Das sind die Schlagzeilen. Gemeinsames Treffen der CDU-Kreisverbände, Gefahr aus dem Stall und 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die beiden CDU-Kreisvorstände Nienburg und Schaumburg haben sich zu einer gemeinsamen Vorstandssitzung getroffen. Zusammen mit den Bundes- und Landtagsabgeordneten wurde jeweils besonders über die aktuelle Flüchtlingskrise und die anstehende Kommunalwahl diskutiert. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Nienburg, Dr. Frank Schmädeke, betonte abschließend, dass noch große Aufgaben vorliegen würden. Er sei jedoch optimistisch, dass diese gemeinsam bewältigt werden können. Am gestrigen Abend fand die zweite Podiumsdiskussion der Reihe »Was kostet uns das billige Fleisch?« statt. Veranstalter dieser Abende ist der Nienburger Kreisverband des Bündnis 90 Die Grünen. In der gestrigen Diskussion lautete das Thema »Bedrohung durch multiresistente Keime im Stall«. Dazu Sprecherin Mechthild Schmidhüsen. Die Idee, diese Veranstaltung mit aufzunehmen, kam, weil in den Kliniken das Problem der multiresistenten Keime immer weiter zunimmt und man feststellen muss, dass 40% der Menschen, die diese Keime ins Krankenhaus hineintragen, einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und man eben davon ausgehen muss, dass diese Keime durch Antibiotikaeinsatz in den Ställen entstanden sind. Am Mittwoch ist in der Zeit von 8 bis 20 Uhr ein Zweifamilienhaus in der Bornbruchsheide in Eule das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter haben sich gewaltsam über die Terrassentür sowie ein Fenster des Wintergartens Zugang zur Wohnung verschafft. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga wird an diesem Wochenende der 14. Spieltag ausgetragen. Amtierender Herbstmeister ist bereits der VfL Münchehagen. Zu Hause trifft der VfL auf den SV Husum. Verfolger Eistrup spielt gegen den tabellenletzten Kreuzrug Hoddesdorf. Richtig rund läuft es momentan auch für den ASC Nienburg. Die Schieborer Elf steht auf Rang 4 und will am Sonntag gegen Stöcksel weitere Punkte einfahren. Außerdem spielt am Sonntag Liebenau gegen Intercomata und Lese gegen Hasbergen. Beginn der Partien ist um 14 Uhr. Bereits am Samstag spielt um 13 Uhr Rehburg gegen Seppenhausen-Balge und um 15 Uhr trifft Steierberg auf Nenndorf. Schon am Freitag empfängt um 19.30 Uhr der SSV Rodewald den TSV Loccum. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.